Deutschlandfunk, Europa heute. In the next few weeks, MPs will have an important decision to make. If Parliament backs the deal, Britain can turn a corner. In den nächsten Wochen werden die Abgeordneten eine wichtige Entscheidung treffen müssen. Wenn das Parlament den Brexit-Deal unterstützt, ist Großbritannien über den Berg. Das sagte die britische Regierungschefin Theresa May in ihrer Neujahrsansprache. Mit über den Berg meinte sie wohl, dass der EU-Austritt geordnet stattfindet, wenn die Parlamentarier ihrem Brexit-Abkommen Mitte Januar zustimmen und dass Großbritannien dann Verhandlungen mit der EU beginnen kann über die künftigen Beziehungen. Die Gespräche könnten direkt nach Zustimmung durch das Parlament beginnen, hat auch Brüssel nochmal bekräftigt. Aber unklar ist, wie das zukünftige Verhältnis genau aussehen soll. Auf dem Tisch liegen mehrere Ideen, von einem Freihandelsabkommen nach kanadischem Vorbild bis hin zum sogenannten Norwegen-Modell. Norwegen ist seit 1994 über den europäischen Wirtschaftsraum mit der EU verbunden, zahlt viel ein und darf wenig mitbestimmen. Welche Erfahrungen das Land damit gemacht hat, berichtet Björn Dake. Die Norweger haben zweimal Nein gesagt zur EU, aber das Land ist Teil des europäischen Wirtschaftsraums und die norwegische Wirtschaft ist damit sehr zufrieden, sagt Tore Myhre vom Arbeitgeberverband NHO. That has served Norwegian companies very well. Davon profitieren norwegische Firmen sehr stark, seit über 25 Jahren. Es macht uns zu einem virtuellen Mitglied des europäischen Binnenmarktes und das ist extrem hilfreich, weil wir dabei die gleichen Rechte haben wie die EU-Mitglieder. Right, as the EU members have. Norwegen ist Teil des europäischen Binnenmarktes, aber nicht der Zollunion. Die Regierung in Oslo will so die heimische Landwirtschaft schützen. Denn die Gemüsebauern im kühlen Norden zum Beispiel hätten keine Chance gegen die Konkurrenz aus Spanien. Außerdem wollen sich die norwegischen Fischer nicht den EU-Fangquoten unterwerfen. John-Erik Fossum sieht die Beziehungen zwischen Norwegen und der Europäischen Union in der Wirtschaft als Erfolg. Sonst ist der Professor für Europastudien an der Universität Oslo aber skeptisch. In demokratischer Hinsicht ist das höchst problematisch. Wir können nicht überall mitreden. Im Wesentlichen übernehmen wir Entscheidungen, die woanders getroffen wurden. Wir haben etwas Einfluss, aber nicht so wie ein EU-Mitglied. Und Norwegens Zugang zum europäischen Binnenmarkt hat seinen Preis. Fossum rechnet vor, dass die Regierung in Oslo jedes Jahr etwa 800 Millionen Euro an die EU überweist, zum Beispiel für gemeinsame Programme im Forschungsbereich. Aus Sicht des Professors wäre für Norwegen ein geordneter Brexit die beste Lösung. Das Norwegen-Modell hält er nur für die zweitbeste. Das Abkommen zum europäischen Wirtschaftsraum beruht auf Einstimmigkeit. Das war bisher auch kein Problem. Aber wenn Großbritannien dazu kommt, dann wird es politisch. Das bringt Konflikte. Das macht es schwer, mit dem Abkommen weiterzuarbeiten. Auch Tore Myhre vom Arbeitgeberverband hält es für problematisch, wenn Großbritannien Teil des bestehenden europäischen Wirtschaftsraums werden würde. Wir hätten es wirklich gerne, dass Großbritannien im Binnenmarkt bleibt. Das würde sicherstellen, dass alles so bleibt, wie es ist. Aber wir empfehlen, dass die Briten dafür ihr eigenes Abkommen aushandeln. Großbritannien ist Norwegens wichtigster Handelspartner. Ministerpräsidentin Solberg hofft deshalb, dass Großbritannien und die EU alle Streitfragen lösen können und es zu einem geordneten Brexit kommt. Es ist in Norwegens Interesse, das zu lösen. Wir wünschen uns eine enge und umfangreiche Zusammenarbeit nach dem EU-Austritt. Mit Abkommen oder ohne, die Briten in Norwegen sollen dadurch keine Nachteile haben. Solberg sagte der britischen Premierministerin May neulich, die Briten seien in Norwegen weiter willkommen.